Auserwählten sind die, für die schöne Dinge einzig und allein Schönheit bedeuten. Alle Kunst ist zugleich Oberfläche und Symbol. Wer unter die Oberfläche dringt, tut es auf eigene Gefahr. Wer das Symbol deutet, tut es auf eigene Gefahr. In Wirklichkeit spiegelt die Kunst den Beschauer, nicht das Leben. So etwas wie moralische oder unmoralische Bücher gibt es nicht. Bücher sind gut oder schlecht geschrieben. Weiter nichts. Sie reden Bücher tot. Warum schreiben Sie keins? Ich lese Bücher viel zu gern, als dass ich Lust hätte, welche zu schreiben, Mr. Erskine. Sicherlich würde ich gerne einen Roman schreiben. Einen Roman, der so köstlich wäre wie ein persischer Teppich. Und ebenso unwirklich. Das Atelier war erfüllt vom üppigen Wohlgeruch der Rosen. Und wenn sich der leichte Sommerwind in den Bäumen des Gartens regte, wehte durch die offene Tür der schwere Duft des Flieders und der zartere der Heckenrosen. Von seinem Winkel aus konnte Lord Henry Wotton, der auf dem von Perserteppichen bedeckten Divan lag und wie üblich unzählige Zigaretten rauchte, eben noch den Schimmer der honigsüßen und honigfarbenen Blüten eines Goldregens wahrnehmen, dessen bebende Äste kaum imstande zu sein schienen, die Last einer so flammengleichen Schönheit zu tragen. In der Mitte des Raumes stand, an einer hohen Staffelei befestigt, das lebensgroße Bildnis eines jungen Mannes von ungewöhnlicher Schönheit. Und davor saß in geringer Entfernung der Künstler selbst, Basil Hallward. Als der Maler auf die anmutige und reizende Gestalt blickte, welche er mit seiner Kunst so trefflich wiedergegeben hatte, glitt ein Lächeln der Freude über sein Gesicht und schien dort verweilen zu wollen. Es ist Ihr bestes Werk, Basil. Das Beste, was Sie je geschaffen haben. Sie müssen es unbedingt nächstes Jahr in die Grosvenor Galerie schicken. Die Akademie ist zu groß und zu vulgär. Jedes Mal, wenn ich sie besuchte, waren entweder so viele Leute da, dass ich mir nicht die Bilder ansehen konnte, was grässlich war, oder so viele Bilder, dass ich mir nicht die Leute ansehen konnte, und das war noch schlimmer. Ich glaube nicht, dass ich es irgendwo ausstellen werde. Lord Henry hob die Brauen und blickte ihn durch die dünnen blauen Rauchkringel, die in fantastischen Windungen von seiner schweren, opiumhaltigen Zigarette aufstiegen, erstaunt an. Nirgendwo ausstellen? Aber warum denn nicht? Ich habe darin das Geheimnis meiner eigenen Seele kundgetan. Und wie lautet es? Basil Hallward schlenderte zu der Tür, die in den Garten führte. Die Geschichte ist einfach folgende. Vor 2 Monaten ging ich zu einer großen Gesellschaft bei Lady Brandon. Plötzlich wurde mir bewusst, dass mich jemand ansah. Ich drehte mich halb um und erblickte zum ersten Mal Dorian Gray. Als sich unsere Augen trafen, spürte ich, dass ich bleich wurde. Ein sonderbares Gefühl des Entsetzens überkam mich. Ich wusste, dass ich von Angesicht zu Angesicht einem gegenüberstand, dessen bloße Persönlichkeit so faszinierend war, dass sie, sofern ich es nur zuließ, mein ganzes Wesen, meine ganze Seele und sogar meine Kunst in Anspruch nehmen würde. Sehen Sie sich oft? Jeden Tag. Ich wäre nicht glücklich, könnte ich ihn nicht jeden Tag sehen. Er ist mir ganz und gar unentbehrlich. Wie merkwürdig. Ich dachte, Sie würden sich nie um etwas anderes als Ihre Kunst scheren. Er ist mir jetzt meine ganze Kunst. Und ich weiß, dass alles, was ich seit der Begegnung mit Dorian Gray geschaffen habe, gute Arbeit ist. Die beste Arbeit meines Lebens. Warum stellen Sie da nicht sein Porträt aus? Ich will meine Seele nicht seichten, zudringlichen Blicken entblößen. Ich glaube, Sie haben Unrecht, Basil. Aber ich will nicht mit Ihnen streiten, nur geistig Verirrte streiten. Sagen Sie, liebt Dorian Gray Sie sehr? Der Maler überlegte einige Augenblicke. Er hat mich gern, antwortete er nach einer Pause. Ich weiß, dass er mich gern hat. In der Regel ist er bezaubernd zu mir. Und wir sitzen im Atelier und reden über tausend Dinge. Hin und wieder ist er jedoch entsetzlich rücksichtslos. Und es scheint ihm große Freude zu bereiten, wenn er mir wehtut. Dann spüre ich, Harry, dass ich meine ganze Seele einem Menschen hingegeben habe, der mit ihr umgeht wie mit einer Blume, die man ins Knopfloch steckt. Einer kleinen Verzierung seine Eitelkeit zu erfreuen. Einem Schmuck für einen Sommertag. Was Sie mir erzählt haben, ist durchaus ein Roman. Ja, man könnte ihn einen Roman der Kunst nennen. Und das Schlimmste am Erleben eines Romans ist, dass er einen so unromantisch zurücklässt. Sprechen Sie nicht so, Harry. Solange ich lebe, wird mich Dorian Grays Persönlichkeit beherrschen. Sie können nicht empfinden, was ich empfinde. Sie wechseln zu oft. Mein lieber Basil, gerade deshalb kann ich es empfinden. Wer treu ist, kennt nur die triviale Seite der Liebe. Der Treulose ist es, der die Liebestragödien kennenlernt. Und Lord Henry entzündete ein elegantes, silbernes Feuerzeug und begann mit so selbstbewusster und zufriedener Miene eine Zigarette zu rauchen, als hätte er die ganze Welt in einem Satz zusammengefasst. Mein lieber Junge, eben habe ich mich an etwas erinnert. Woran, Harry? Wo ich den Namen Dorian Gray schon mal gehört habe. Und wo war das? Machen Sie nicht so ein böses Gesicht. Es war bei meiner Tante, Lady Agatha. Sie erzählte mir, dass sie einen wundervollen jungen Mann entdeckt habe und sein Name sei Dorian Gray. Ich muss jedoch feststellen, dass sie mir nie gesagt hat, wie gut er aussieht. Ich wünschte, ich hätte gewusst, dass er ihr Freund ist. Ich bin sehr froh, dass Sie es nicht wussten, Harry. Warum? Ich will nicht, dass Sie mit ihm zusammenkommen. Das wollen Sie nicht? Nein. Der Butler kam in den Garten. Mr. Dorian Gray ist im Atelier, Sir. Jetzt müssen Sie mich mit ihm bekannt machen. Bitten Sie Mr. Gray zu warten, Parker. Ich werde in wenigen Augenblicken da sein. Der Mann verbeugte sich und ging den Weg zum Haus. Dann sah der Maler Lord Henry an. Dorian Gray ist mein liebster Freund. Er ist eine schlichte und schöne Natur. Verderben Sie ihn nicht. Versuchen Sie nicht, ihn zu beeinflussen. Mein Leben als Künstler hängt von ihm ab. Denken Sie daran, Harry. Ich vertraue Ihnen. Er sprach sehr langsam. Und die Worte schienen sich ihm fast gegen seinen Willen zu entringen. Welchen Unsinn Sie reden. Lord Henry lächelte. Und indem er Horwoods Arm ergriff, zog er ihn fast ins Haus. Als sie eintraten, erblickten sie Dorian Gray. Er saß am Klavier, mit dem Rücken zu ihnen, und blätterte in einem Band mit Schumanns Waldszenen. Den müssen Sie mir leihen, Basil. Ich möchte Sie spielen lernen. Sie sind einfach bezaubernd. Das hängt ganz und gar davon ab, wie Sie heute sitzen, Dorian. Oh, ich bin es leid zu sitzen. Und ich möchte kein Bild von mir in Lebensgröße. Der junge Mann schwang sich eigensinnig und trotzig auf dem Klavierhocker herum. Als er Lord Henry gewahrte, färbte für einen Augenblick eine schwache Röte seine Wangen. Und er sprang auf. Oh, verzeihen Sie, Basil, aber ich wusste nicht, dass Sie Besuch haben. Dies ist Lord Henry Wotton, Dorian. Ein alter Freund aus der Zeit in Oxford. Lord Henry sah ihn an. Ja, er war in der Tat erstaunlich schön. Mit seinen fein geschwungenen, scharlachroten Lippen, seinen offenen blauen Augen und dem krausen Goldhaar. Es lag etwas in seinem Gesicht, das sofort Vertrauen zu ihm einflößte. Es hatte die ganze Aufrichtigkeit der Jugend, wie auch die ganze leidenschaftliche Unschuld der Jugend. Man spürte, dass er sich von der Welt unbefleckt bewahrt hatte. Kein Wunder, dass Basil Hallward ihn anbetete. Lord Henry warf sich auf den Divan und öffnete sein Zigarettenetui. Der Maler hatte emsig seine Farben gemischt und seine Pinsel vorbereitet. Er sah gequält aus, zögerte einen Augenblick. Harry, ich möchte das Bild heute vollenden. Würden Sie es für schrecklich unhöflich von mir halten, wenn ich Sie bäte zu gehen? Lord Henry lächelte und sah Dorian Gray an. Muss ich gehen, Mr. Gray? Oh, bitte nicht, Lord Henry. Basil, wenn Lord Henry Wotton geht, werde ich auch gehen. Niemals tun Sie den Mund auf, wenn Sie malen, und es ist entsetzlich langweilig, auf einem Podest zu stehen und ein freundliches Gesicht zu machen. Bitten Sie ihn zu bleiben, ich bestehe darauf. Bleiben Sie, Harry. Dorians Launen sind Gesetz für jedermann außer für ihn selbst. Und Sie, Dorian, steigen jetzt auf das Podest und bewegen sich nicht zu viel. Und hören Sie nicht auf das, was Lord Henry sagt. Er hat einen sehr schlechten Einfluss auf alle seine Freunde. Ich bin die einzige Ausnahme. Mit der Miene eines jungen griechischen Märtyrers stieg Dorian auf das Podest und schnitt eine missvergnügte Grimasse in Lord Henrys Richtung, zu dem er eine beträchtliche Neigung gefasst hatte. Er war so ganz anders als Basil. Sie bildeten einen herrlichen Gegensatz. Und er hatte eine so schöne Stimme. Nach einer Weile fragte er ihn: Haben Sie wirklich einen sehr schlechten Einfluss, Lord Henry? So schlecht, wie Basil behauptet? So etwas wie einen guten Einfluss gibt es nicht, Mr. Gray. Jeder Einfluss ist unmoralisch. Unmoralisch vom wissenschaftlichen Standpunkt aus. Warum? Weil einen Menschen beeinflussen so viel bedeutet, wie ihm die eigene Seele geben. Das Ziel des Lebens ist Selbstentfaltung. Seine eigene Natur vollständig zu verwirklichen. Das ist es, wozu jeder von uns da ist. Heutzutage haben die Menschen Angst vor sich selbst. Der Mut hat unser Geschlecht verlassen. Seien Sie ein braver Junge, Dorian, und drehen Sie nur den Kopf ein wenig mehr nach rechts, sagte der Maler, in seine Arbeit vertieft, bei der er nur gemerkt hatte, dass in das Gesicht des jungen Mannes ein Ausdruck gekommen war, den er nie zuvor darin wahrgenommen hatte. Und dennoch glaube ich, wenn auch nur ein einziger sein Leben voll und ganz auslebte, jedem Gefühl Gestalt und jedem Gedanken Ausdruck gäbe und jeden Traum verwirklichte, dann glaube ich, würde die Welt einen so frischen Antrieb zur Freude erhalten, dass wir all die mittelalterlichen Krankheiten vergessen und zu dem hellenischen Ideal zurückkehren würden. Möglicherweise zu etwas Schönerem, Köstlicherem als dem hellenischen Ideal. Aber der Tapferste unter uns hat Angst vor sich selbst. Der einzige Weg, sich einer Versuchung zu entledigen, ist, ihr nachzugeben. Halt, halt, halt. Sie verwirren mich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es gibt eine Antwort auf Ihre Worte, aber ich kann sie nicht finden. Nahezu 10 Minuten stand er dort, reglos, mit geöffneten Lippen und merkwürdig glänzenden Augen. Mit feinem Lächeln beobachtete ihn Lord Henry. Er kannte den richtigen psychologischen Moment, da man nichts sagen durfte. Er verspürte heftiges Interesse. Er hatte nur einen Pfeil in die Luft abgeschossen. Hatte er das Ziel getroffen? Wie faszinierend der Junge war. Horwood malte weiter. Das Schweigen war ihm nicht bewusst geworden. Basil, ich bin müde vom Stehen. Ich muss hinaus und mich in den Garten setzen. Die Luft hier drin ist zum Ersticken. Mein lieber Junge, es tut mir so leid. Wenn ich male, kann ich an nichts anderes denken. Aber Sie haben mir niemals besser gesessen. Sie haben sich überhaupt nicht gerührt und ich habe den Effekt eingefangen, den ich brauchte. Ich weiß nicht, was Harry Ihnen gesagt hat, aber zweifellos hat er den herrlichen Ausdruck in Ihr Gesicht gezaubert. Vermutlich hat er Ihnen Komplimente gemacht. Sie dürfen kein Wort davon glauben, was er sagt. Er hat mir bestimmt keine Komplimente gemacht. Vielleicht ist das der Grund, warum ich nichts von dem glaube, was er mir erzählt hat. Sie wissen, dass Sie all das glauben. Lord Henry sah ihn mit seinen träumerischen Augen an. Ich gehe mit Ihnen in den Garten. Es ist schrecklich heiß hier im Atelier. Basil, verschaffen Sie uns etwas Eisgekühltes zu trinken. Natürlich, Harry. Lord Henry ging hinaus in den Garten und entdeckte Dorian Gray, wie er sein Gesicht in den großen, kühlen Fliederdolden vergrub. Und fieberhaft ihren Duft trank, als wäre er Wein. Er ging zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter. Sie haben völlig recht. Nur die Sinne können die Seele heilen, so wie nur die Seele die Sinne heilen kann. Dorian Gray runzelte die Brauen und wandte den Kopf ab. Er konnte nicht anders, er musste den hochgewachsenen, eleganten jungen Mann, der neben ihm stand, einfach gern haben. In seiner tiefen, matten Stimme lag etwas entschieden Berückendes. Ja, Mr. Gray, die Götter sind gütig gegen Sie gewesen. Aber was die Götter schenken, nehmen Sie bald wieder. Nur ein paar Jahre sind Ihnen beschieden, wahrhaft, gründlich und ausgiebig zu leben. Wenn Ihre Jugend schwindet, wird auch Ihre Schönheit schwinden. Und plötzlich werden Sie entdecken, dass es für Sie keine Triumphe mehr gibt oder dass Sie sich mit jenen jämmerlichen Triumphen begnügen müssen, welche die Erinnerung an Ihre Vergangenheit noch bitterer macht als Niederlagen. Leben Sie. Leben Sie das wundervolle Leben, das in Ihnen ist. Lassen Sie sich nichts entgehen. Suchen Sie stets nach neuen Eindrücken. Scheuen Sie vor nichts zurück. Ein neuer Hedonismus, das ist es, was unser Jahrhundert braucht. Sie könnten sein sichtbares Symbol sein. So wie Sie geschaffen sind, gibt es nichts, was Sie nicht tun könnten. Für ein Weilchen gehört Ihnen die Welt. Ich warte, kommt herein. Das Licht ist ganz vortrefflich. Sie standen auf und schlenderten gemeinsam den Weg hinab. Sie sind froh, dass Sie mir begegnet sind, Mr. Gray. Ja, jetzt bin ich froh. Ob ich wohl immer froh sein werde? Immer. Das ist ein schreckliches Wort. Überdies ist es ein sinnloses Wort. Der einzige Unterschied zwischen einer Laune und einer lebenslänglichen Leidenschaft ist der, dass die Laune ein wenig länger vorhält. Wenn es so ist, dann lassen Sie unsere Freundschaft eine Laune sein, murmelte er, über seine eigene Kühnheit errötend. Dann stieg er auf das Podest und nahm seine Haltung ein. Lord Henry warf sich in einen breiten Korbsessel und beobachtete ihn. Howard hielt im Malen inne, blickte lange Zeit auf Dorian Gray und dann lange Zeit auf das Bild. »Es ist ganz und gar fertig«, rief er schließlich aus. Und er beugte sich nieder und schrieb in die linke Ecke der Leinwand mit langen, zinnoberroten Buchstaben seinen Namen. Lord Henry kam herbei und prüfte das Bild. Es war wirklich ein erstaunliches Kunstwerk und von gleichfalls erstaunlicher Ähnlichkeit. Mein lieber Junge, ich beglückwünsche Sie von Herzen. Es ist das beste Porträt unserer Zeit. Kommen Sie, Mr. Gray, schauen Sie selbst. Ist es wirklich fertig? Dorian trat gleichgültig vor das Bild und kehrte sich ihm zu. Das Gefühl seiner eigenen Schönheit überkam ihn wie eine Offenbarung. Nie zuvor hatte er sie empfunden. Basil Hallwoods Komplimente hatte er nur für die reizenden Übertreibungen der Freundschaft genommen. Er hatte sie angehört, über sie gelacht und sie vergessen. Sie hatten keinen Einfluss auf sein Wesen gehabt. Dann war Lord Henry Wotton gekommen, mit seiner sonderbaren Lobrede auf die Jugend, mit seiner schrecklichen Warnung vor ihrer kurzen Dauer. Nun, da er hier stand und auf das Spiegelbild seiner eigenen Lieblichkeit starrte, zeigte sich ihm blitzartig die volle Wahrheit der Schilderung. Der Tag wird kommen, an dem mein Gesicht runzlig und verwelkt sein wird. Meine Augen trübe und farblos. Die Anmut meiner Gestalt zerstört und entstellt. Das Leben, das meine Seele formen soll, wird meinen Körper verunstalten. Ich werde grässlich, abscheulich und grotesk aussehen. Ihm war, als griffe eine eisige Hand nach seinem Herzen. Gefällt es Ihnen nicht? Rief Hallward schließlich, ein wenig verletzt durch das Schweigen des Jünglings und ohne zu begreifen, was es besagte. Natürlich gefällt es ihm. Wem würde es nicht gefallen? Es ist eines der bedeutendsten Werke der modernen Kunst. Ich gebe Ihnen dafür alles, was Sie verlangen. Ich muss es haben. Es ist nicht mein Eigentum, Harry. Wessen dann? Dorians natürlich. Wie traurig das ist. Ich soll alt und grässlich und abscheulich werden. Das Bild aber wird immer jung bleiben. Niemals wird es älter sein als an eben diesem Tag. Wäre es doch nur umgekehrt. Wenn ich es sein könnte, der ewig jung bliebe und das Bild müsste altern. Dafür würde ich alles hingeben. Ja, es gibt nichts auf der Welt, was ich dafür nicht hingeben würde. Meine Seele würde ich dafür geben. Zu einem solchen Übereinkommen würden Sie wohl schwerlich geneigt sein, Basil. Das wäre ein ziemlich hartes Los für Ihr Werk. Ich würde mich dem sehr nachdrücklich widersetzen, Harry. Das glaube ich, Basil. Sie lieben ihre Kunst mehr als ihre Freunde. Ich gelte ihnen nicht mehr als eine grüne Bronzestatue. Der Maler war starr vor Staunen. Es sah Dorian gar nicht ähnlich, so zu sprechen. Was war geschehen? Er schien ganz erzürnt. Sein Gesicht war gerötet und seine Wangen glühten. Wie lange werde ich Ihnen gefallen? Vermutlich bis zu meiner ersten Runzel. Wenn man seine Schönheit verliert, welcher Art sie auch sein mag, dann verliert man alles. Das weiß ich jetzt. Ihr Bild hat mich das gelehrt. Lord Henry Wotton hat völlig recht. Jugend ist das Einzige, was zu besitzen lohnt. Wenn ich merke, dass ich alt werde, bringe ich mich um. Dorian! Dorian, sprechen Sie nicht so. Ich bin eifersüchtig auf alles, dessen Schönheit nicht stirbt. Ich bin eifersüchtig auf das Bild, das Sie von mir gemalt haben. Warum sollte es behalten, was ich verlieren muss? Warum haben Sie es gemalt? Eines Tages wird es mich verhöhnen. Schrecklich verhöhnen. Er warf sich auf den Divan und barg das Gesicht in den Kissen, als bete er. Das ist Ihr Werk, Harry, sagte der Maler bitter. Lord Henry zuckte die Achseln. Es ist der wahre Dorian Gray, weiter nichts. Harry, ich kann nicht mit meinen beiden besten Freunden gleichzeitig streiten. Aber ihr beide miteinander habt es fertiggebracht, dass ich das schönste Stück Arbeit hasse, welches ich je geschaffen habe. Und ich will es vernichten. Was ist es denn weiter als Leinwand und Farbe? Ich lasse nicht zu, dass es über unser Dreierleben kommt und es zerstört. Dorian Gray hob den Kopf aus den Kissen und blickte mit bleichem Gesicht zu ihm hin. Was tat er dort? Seine Finger irrten in dem Wirrwarr von Zinntuben und trockenen Pinseln umher und suchten etwas. Ja, nach dem langen Streichmesser mit seiner biegsamen Stahlklinge. Schließlich hatte er es gefunden. Er wollte die Leinwand aufschlitzen. Mit einem erstickten Schluchzen sprang der Jüngling von dem Lager empor, stürzte zu Hallward, riss ihm das Messer aus der Hand und warf es ans äußerste Ende des Ateliers. Nicht, Basil, nicht! Es wäre Mord! Es freut mich, dass Sie mein Bild am Ende doch schätzen, Dorian. Schätzen? Ich liebe es, Basil. Es ist ein Teil meiner selbst. Das spüre ich. Nun, sobald Sie trocken sind, werden Sie gefirnisst, gerahmt und nach Hause geschickt. Dann können Sie mit sich tun, was Sie wollen. Sie sollten es lieber mir geben, Basil. Dieser törichte Junge will es in Wahrheit gar nicht und ich will es wirklich. Wenn Sie es einem anderen geben als mir, Basil, verzeihe ich Ihnen nie. Und ich erlaube keinem, mich törichter Junge zu nennen. Sie wissen, dass das Bild Ihnen gehört, Dorian. Ich schenkte es Ihnen, ehe es noch existierte. Und Sie wissen, dass Sie sich ein wenig töricht benommen haben, Mr. Gray. Und dass Sie in Wirklichkeit gar nichts dagegen haben, daran erinnert zu werden, wie außerordentlich jung Sie sind. Heute Morgen hätte ich noch sehr viel dagegen gehabt, Lord Henry. Heute Morgen. Seitdem haben Sie gelebt. Lasst uns heute Abend ins Theater gehen. Irgendwo ist bestimmt etwas los. Ich würde gerne mit Ihnen ins Theater gehen, Lord Henry. Und Sie, Basil? Kommen doch auch mit, nicht wahr? Ich kann wirklich nicht. Ich habe eine Arbeit zu erledigen. Nun, dann werden wir beide allein gehen, Mr. Gray. Das würde ich schrecklich gern. Der Maler biss sich auf die Lippen und ging, die Tasse in der Hand, zu dem Bild hinüber. Ich werde bei dem echten Dorian bleiben. Ist das der echte Dorian? Bin ich wirklich so? Ja, genau so sind Sie. Wie wundervoll, Basil. Zumindest gleichen Sie ihm äußerlich. Aber es wird sich niemals verändern. Das ist wichtig. Gehen Sie heute Abend nicht ins Theater, Dorian. Ich muss gehen, Basil. Na schön, Dorian. Besuchen Sie mich bald. Kommen Sie morgen. Und, Harry? Ja, Basil? Denken Sie daran, worum ich Sie gebeten habe, als wir heute im Garten waren. Ich habe es vergessen. Ich vertraue Ihnen. Ich wünschte, ich könnte mir selber vertrauen. Kommen Sie, Mr. Gray, mein Wagen steht draußen. Ich kann Sie an Ihrer Wohnung absetzen. Auf Wiedersehen, Basil. Es war ein höchst interessanter Nachmittag. Als sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, warf sich der Maler auf eine Polsterbank und ein Ausdruck von Schmerz trat in sein Gesicht. Tags darauf, gegen 12:30, schlenderte Lord Henry Wotton von der Curzon Street zum Albany, um seinen Onkel Lord Fermor zu besuchen, einen lustigen, wenn auch etwas raubeinigen alten Junggesellen, den die Außenwelt egoistisch nannte, weil sie keinen persönlichen Nutzen von ihm hatte, während er von der vornehmen Gesellschaft für freigebig gehalten wurde, da er Leute, die ihm Spaß machten, ernährte. Als Lord Henry das Zimmer betrat, sah er seinen Onkel in einem derben Jägerrock brummelnd über der Times sitzen und einen Stumpen rauchen. Nanu, Harry, was treibt dich so früh heraus? Ich dachte, ihr Dentist steht nie vor 2 auf und lasst euch für 50 blicken. Pure Familienliebe, Onkel George, das versichere ich dir. Ich möchte etwas von dir. Vermutlich Geld, entgegnete Lord Fermor und verzog das Gesicht. Setz dich und erzähl die ganze Geschichte. Die jungen Leute von heute glauben, Geld sei alles. Ja, murmelte Lord Henry und fingerte an der Blume in seinem Knopfloch. Und wenn sie älter werden, wissen sie es. Aber ich brauche kein Geld. Nur Leute, die ihre Rechnungen bezahlen, brauchen Geld, Onkel George, und ich bezahle meine nie. Was ich haben möchte, ist eine Auskunft. Natürlich keine, die sich verwenden lässt, sondern eine ganz und gar belanglose. Ich interessiere mich im Augenblick sehr für Mr. Dorian Gray. Mr. Dorian Gray? Wer ist das? Lord Fermor runzelte die buschigen weißen Brauen. Das eben will ich von dir erfahren, Onkel George. Das heißt, ich weiß, wer er ist. Er ist der Enkel des letzten Lord Kelso und seine Mutter war eine Devereux. Kelsos Enkel. Natürlich. Ich kannte seine Mutter sehr gut. Ich glaube, ich war zu ihrer Taufe. Sie war ein ungewöhnlich schönes Mädchen, diese Margaret Devereux. Machte alle Männer rasend, als sie mit einem mittellosen jungen Kerl davonlief. Einem reinen Niemand, Subalternoffizier in einem Infanterieregiment oder was ähnliches. Sicher, ich erinnere mich an die ganze Sache, als wäre sie es gestern passiert. Der arme Kerl wurde wenige Monate nach der Hochzeit bei einem Duell in Spa getötet. Nach kaum einem Jahr starb das Mädchen auch. Sie hat also einen Sohn hinterlassen. Das hatte ich vergessen. Wie ist er? Wenn er seiner Mutter ähnelt, muss er ein gut aussehender Junge sein. Er sieht sehr gut aus. Ich hoffe, er kommt in gute Hände. Es müsste ein Haufen Geld auf ihn warten, wenn Kelso angemessen für ihn gesorgt hat. Seine Mutter war ebenfalls vermögend. Durch ihren Großvater war ihr die ganze Besitzung Selby zugefallen. Selby gehört ihm, das weiß ich. Er hat es mir erzählt. Leb wohl, Onkel George. Wenn ich noch länger bleibe, komme ich zu spät zum Lunch. Vielen Dank für die erbetene Auskunft. Mir ist es immer lieb, alles von meinen neuen Freunden zu wissen und nichts von meinen alten. Wo bist du zum Lunch, Harry? Tante Agatha, ich habe mich und Mr. Gray selber eingeladen. Er ist ihr neuester Protégé. Sag deiner Tante Agatha, sie soll mich nicht mehr mit ihren Bitten um Wohltätigkeitsspenden belästigen, Harry. Die Gute bildet sich ein, ich habe nichts anderes zu tun, als für ihre alberne Liebhaberei Schecks auszuschreiben. Gut, Onkel George, ich werde es ihr ausrichten. Das war also die Geschichte von Dorian Grays Herkunft. Es war ein interessanter Hintergrund. Er gab dem Jüngling Relief, machte ihn noch vollendeter als ohnehin. Und wie bezaubernd war er am Abend zuvor beim Dinner gewesen, als er ihm in erschrockenem Entzücken mit bestürzten Augen und halb geöffneten Lippen im Club gegenübergesessen hatte. Sprach man zu ihm, so war es, als spiele man auf einer kostbaren Violine. Er reagierte auf jede Berührung, jedes Vibrieren des Bogens. Es lag etwas unheimlich Reizvolles darin, Einfluss auszuüben. Er wollte danach streben, ihn zu beherrschen. Er wollte diesen wunderbaren Genius zu seinem eigenen machen. Es lag etwas Faszinierendes in diesem Sohn der Liebe und des Todes. Einen Monat später saß Dorian Gray eines Nachmittags in einen üppigen Lehnstuhl zurückgelehnt in der kleinen Bibliothek von Lord Henrys Haus in Mayfair. Lord Henry war noch nicht zu Hause. Er kam prinzipiell zu spät, da sein Grundsatz lautete, Pünktlichkeit stehle einem die Zeit. Das regelmäßige, monotone Ticken der Louis XIV-Uhr belästigte ihn. Ein- oder zweimal dachte er daran, fortzugehen. Endlich hörte er draußen Schritte und die Tür öffnete sich. Wie spät Sie kommen, Harry? Tut mir leid, aber es ist nicht Harry, Mr. Gray, antwortete eine schrille Stimme. Er sah sich rasch um und stand auf. Oh, verzeihen Sie, ich dachte... Sie dachten, es sei mein Mann. Es ist nur seine Frau. Sie müssen schon erlauben, dass ich mich selber vorstelle. Ich kenne Sie sehr gut von Ihren Fotografien her. Ich glaube, mein Mann besitzt 17 davon. Doch nicht 17, Lady Henry. Nun dann 18. Ich habe Sie neulich abends mit ihm in der Oper gesehen. Sie lachte nervös, während sie sprach. Doch da ist Harry. Ich habe bei dir hereingeschaut, Harry, um dich etwas zu fragen. Ich habe vergessen, was es war. Und da fand ich Mr. Gray hier. Aber es war ganz reizend. Ich freue mich so, dass ich ihn kennengelernt habe. Ich bin entzückt, meine Liebe. Wirklich entzückt. Lord Henry hob die dunklen Halbmonde seiner Brauen und sah beide mit belustigtem Lächeln an. Es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe, Dorian. Ich war an der Water Street nach einem Stück alten Brokats und musste stundenlang darum feilschen. Heutzutage kennen die Leute von allem den Preis und von nichts den Wert. Ich fürchte, ich muss gehen, rief Lady Henry aus, ein verlegenes Schweigen mit ihrem plötzlichen, albernen Lachen unterbrechend. Ich habe der Herzogin versprochen, mit ihr auszufahren. Adieu, Mr. Gray. Adieu, Harry. Vermutlich speist du auswärts. Ich auch. Vielleicht sehe ich dich bei Lady Thornbury. Das möchte ich meinen, meine Liebe. Lord Henry schloss die Tür hinter ihr, als sie, wie ein Paradiesvogel, der die ganze Nacht draußen im Regen gehockt hat, aus dem Zimmer schoss, einen feinen Duft nach Frangipan zurücklassend. Dann zündete er sich eine Zigarette an und warf sich auf das Ruhebett. Heiraten Sie nie eine Frau mit strohblondem Haar, Dorian. Warum nicht, Harry? Weil Sie so sentimental sind. Aber ich liebe sentimentale Leute. Heiraten Sie überhaupt nicht, Dorian. Männer heiraten, weil sie müde, Frauen, weil sie neugierig sind. Beide werden enttäuscht. Ich glaube nicht, dass ich geneigt bin zu heiraten, Harry. Ich bin zu verliebt. Das ist eine von Ihren Aphorismen. Ich setze Ihnen wie alles, was Sie sagen, in die Praxis um. In wen sind Sie verliebt? In eine Schauspielerin. Und das ist ein ziemlich gewöhnliches Debüt. Das würden Sie nicht sagen, wenn Sie sie sähen, Harry. Wer ist sie? Sie heißt Sybil Vane. Nie von ihr gehört. Keiner hat es. Aber eines Tages werden die Leute von ihr hören. Sie ist ein Genie. Mein lieber Junge, keine Frau ist ein Genie. Frauen sind ein dekoratives Geschlecht. Sie haben nie etwas zu sagen, aber sie sagen es bezaubernd. Frauen repräsentieren den Triumph der Materie über den Geist, so wie Männer den Triumph des Geistes über die Moral repräsentieren. Ach, Harry, Ihre Ansichten erschrecken mich. Machen Sie sich nichts daraus. Wie lange sind Sie mit ihr bekannt? Ungefähr 3 Wochen. Und wo sind Sie ihr über den Weg gelaufen? Ich will es Ihnen erzählen, Harry. Aber Sie dürfen nicht so gefühllos sein. Schließlich wäre es nie geschehen, wenn ich Ihnen nicht begegnet wäre. Sie haben mich mit einem wilden Verlangen erfüllt, alles über das Leben zu wissen. Nun, eines Abends gegen 7 Uhr beschloss ich, auf die Suche nach einem Abenteuer zu gehen. Ich weiß nicht, was ich erwartete, aber ich ging aus und wanderte ostwärts. Wobei ich bald in einem Labyrinth schmutziger Straßen und finsterer Plätze ohne Rasen meinen Weg verlor. Gegen 8:30 kam ich an einem lächerlich kleinen Theater mit großen flackernden Gaslaternen und prahlerischen Theaterzetteln vorbei. Ich weiß, Sie werden über mich lachen, aber ich ging tatsächlich hinein und zahlte eine ganze Guinea für eine Proszeniumsloge. Bis zum heutigen Tag kann ich mir nicht erklären, warum ich es tat. Und doch, hätte ich es nicht getan, mein lieber Harry, hätte ich es nicht getan, so hätte ich den größten Roman meines Lebens versäumt. Sie sollten nicht der größte Roman Ihres Lebens sagen, sondern der erste Roman Ihres Lebens. Doch ich möchte Sie nicht unterbrechen. Fahren Sie in Ihrer Geschichte fort. Gut, ich saß also in einer grässlichen kleinen Privatloge, wo mir ein ganz gemeiner Theatervorhang ins Gesicht starrte. Ich begann mich zu fragen, was in aller Welt ich tun sollte, als mein Blick auf das Programm fiel. Was denken Sie, welches Stück, Harry? Es war Romeo und Julia. Romeo war ein dicker, älterer Herr mit geschwärzten Brauen und einer heiseren Tragödienstimme und einer Figur wie ein Bierfass. Aber Julia, Harry, stellen Sie sich ein Mädchen vor, kaum 17 Jahre alt, mit einem blumenhaften Gesichtchen, einem schmalen, griechischen Kopf unter geflochtenen Kränzen dunkelbraunen Haares, mit Augen, die veilchenblaue Brunnen der Leidenschaft waren, und Lippen, die Rosenblättern glichen. Sie war das liebreizendste Geschöpf, das ich je in meinem Leben gesehen hatte. Und ihre Stimme. Nie zuvor habe ich eine solche Stimme gehört. Sie wissen, wie eine Stimme einen erregen kann. Ihre Stimme, Harry, und die Stimme von Sybil Vane sind zwei Dinge, die ich nie vergessen werde. Harry, warum haben Sie mir nicht gesagt, dass das einzige Geschöpf, das geliebt zu werden verdient, eine Schauspielerin ist? Weil ich so viele von Ihnen geliebt habe, Dorian. Oh ja, grässliche Leute mit gefärbten Haaren und geschminkten Gesichtern. Machen Sie nicht gefärbtes Haar und geschminkte Gesichter schlecht. Mitunter liegt ein außerordentlicher Reiz darin. Ich wünschte, ich hätte Ihnen nicht von Sybil Vane erzählt. Sie hätten gar nicht anders gekonnt, Dorian. Ihr Leben lang werden Sie mir alles erzählen, was Sie tun. Ja, Harry, ich glaube, das stimmt. Ich muss Ihnen einfach alles erzählen. Sie haben einen merkwürdigen Einfluss auf mich. Wenn ich jemals ein Verbrechen beginge, würde ich kommen und es Ihnen gestehen. Sie würden mich begreifen. Menschen wie Sie, die eigenwilligen Sonnenstrahlen des Lebens, begehen keine Verbrechen, Dorian. Aber gleichwohl bin ich Ihnen sehr verbunden für das Kompliment. Und nun erzählen Sie mir, wie ist nun Ihre tatsächliche Beziehung zu Sybil Vane? Ich nehme doch an, dass Sie mit ihr bekannt sind? Dorian Gray sprang mit geröteten Wangen und brennenden Augen auf. Natürlich bin ich mit ihr bekannt. Aber wann haben Sie Miss Sybil Vane zum ersten Mal gesprochen? Am dritten Abend. Sie hatte die Rosalind gespielt. Ich musste einfach hinter die Bühne gehen. Oh, sie war scheu und so sanft. Sie sagte ganz einfach zu mir, Sie sehen aus wie ein Prinz. Ich muss Sie Prinz Wunderhold nennen. Auf mein Wort, Dorian, Miss Sybil versteht sich auf Komplimente. Sie, der Sie alle Geheimnisse des Lebens kennen, sagen Sie mir, wie ich Sybil Vane bezaubern muss, dass sie mich liebt. Lord Henry beobachtete ihn mit einem feinen Gefühl des Genusses. Wie verschieden war er doch jetzt von dem schüchternen, erschrockenen Knaben, dem er in Basil Hallwards Atelier begegnet war. Sein Wesen hatte sich wie eine Blume entwickelt, hatte Blüten von flammendem Scharlachrot getrieben. Aus ihrem verborgenen Schlupfwinkel war seine Seele hervorgekrochen, und das Begehren hatte sich ihr als Weggefährte zugesellt. Und was haben Sie nun vor zu tun? Ich möchte, dass Sie und Basil einen Abend mitkommen und Sie spielen sehen. Mir ist um das Ergebnis nicht im geringsten bange. Sie werden bestimmt Ihr Genie anerkennen. Gut. An welchem Abend wollen wir hingehen? Lassen Sie mich überlegen. Heute ist Dienstag. Wir wollen morgen festhalten. Morgen spielt sie die Julia. Gut. Um 8 Uhr im Bristol. Und ich werde Basil mitbringen. Der gute Basil. Ich habe ihn eine Woche nicht zu Gesicht bekommen. Das ist ziemlich scheußlich von mir. Zumal er mir mein Bild mit dem herrlichsten, eigens von ihm entworfenen Rahmen geschickt hat. Und obgleich ich ein wenig eifersüchtig auf das Bild bin, weil es einen ganzen Monat jünger ist als ich, muss ich doch zugeben, dass ich davon entzückt bin. Vielleicht sollten Sie ihm besser schreiben. Ich möchte ihn nicht alleine sehen. Er sagt Dinge, die mich ärgern. Er gibt mir gute Ratschläge. Lord Henry lächelte. Die Leute lieben es, fortzugeben, was sie selbst am nötigsten brauchen. Ich nenne das den Abgrund der Freigebigkeit. Oh, Basil ist der beste Kerl. Nur kommt er mir ein bisschen philisterhaft vor. Das habe ich entdeckt, seit ich Sie kennenlernte, Harry. Basil, mein lieber Junge, legt alles, was reizend an ihm ist, in sein Werk. Die Folge davon ist, dass ihm für das Leben nichts übrig bleibt als seine Vorurteile, seine Grundsätze und sein gesunder Menschenverstand. Ob das tatsächlich so ist, Harry? Wenn Sie es sagen, muss es wohl so sein. Und jetzt muss ich fort. Imogen wartet auf mich. Vergessen Sie unsere Verabredung morgen nicht. Auf Wiedersehen! Als er das Zimmer verlassen hatte, senkten sich Lord Henrys schwere Lider und er begann nachzudenken. Gewiss hatten ihn wenige Menschen jemals so sehr interessiert wie Dorian Gray. Und doch verursachte ihm die wahnsinnige Verehrung des Jünglings für jemand anders nicht die geringste Pein des Verdrusses oder der Eifersucht. Sie gefiel ihm. Es machte ihn zu einem noch interessanteren Studienobjekt. Der Jüngling war in hohem Maße seine eigene Schöpfung. Er hatte ihn vor der Zeit reif gemacht. Er fragte sich, wie das alles enden würde. Mutter, Mutter, ich bin so glücklich. Das Mädchen barg das Gesicht im Schoß der welken, müde aussehenden Frau, die mit dem Rücken gegen das grelle, zudringliche Licht in dem einzigen Lehnstuhl saß, den ihr schmuddeliges Wohnzimmer enthielt. Ich bin so glücklich, sagte das Mädchen noch einmal. Und du musst auch glücklich sein. Mrs. Vane fuhr zusammen und legte ihre mageren, wismutweißen Hände auf den Kopf ihrer Tochter. Ich bin nur glücklich, wenn ich dich spielen sehe, Sibyl. Du darfst an nichts anderes als an dein Spiel denken. Mr. Isaacs, der Direktor, ist sehr gut zu uns gewesen und wir schulden ihm Geld. Sibyl Vane warf den Kopf zurück und lachte. Wir brauchen ihn nicht mehr, Mutter. Jetzt regelt Prinz Wunderhold unser Leben. Dünnlippige Weisheit sprach zu ihr aus dem abgenutzten Lehnstuhl, mahnte zur Vorsicht. Dann änderte die Weisheit ihre Methode und sprach von Auskundschaften und Enthüllen. Dieser junge Mann mochte reich sein. Wenn es so war, sollte an Heirat gedacht werden. An der Muschel ihres Ohres brachen sich die Wogen irdischer Schlauheit. Die Pfeile der List schossen an ihr vorbei. Sie sah die dünnen Lippen sich bewegen und lächelte. Jäh empfand sie das Bedürfnis zu sprechen. Das wortträchtige Schweigen beunruhigte sie. Mutter, Mutter, warum liebt er mich so sehr? Ich weiß, warum ich ihn liebe. Ich liebe ihn, weil er so ist, wie die Liebe selbst sein sollte. Aber was sieht er in mir? Ich bin seiner nicht würdig und doch, ich kann nicht sagen, warum. Wenn ich mich auch tief unter ihm fühle, niedrig fühle ich mich nicht. Ich fühle mich stolz. Schrecklich stolz. Mein Kind, du bist noch viel zu jung, um ans Verlieben zu denken. Was weißt du außerdem von diesem jungen Mann? Du kennst nicht einmal seinen Namen. Die ganze Sache ist höchst unpassend. Und ich muss wirklich sagen, jetzt, da James nach Australien geht und ich an so vieles zu denken habe, hättest du mehr Rücksicht an den Tag legen sollen. Doch, wie ich schon sagte, wenn er reich ist... Ach, Mutter. Mutter, lass mich glücklich sein. Mrs. Vane sah sie an und schloss sie mit einer jener falschen theatralischen Gebärden, die einem Schauspieler so häufig zur zweiten Natur werden, in die Arme. In diesem Augenblick ging die Tür auf und ein junger Bursche mit struppigem braunem Haar trat ins Zimmer. Er war nicht so fein erschaffen wie seine Schwester. Die nahe Verwandtschaft zwischen ihnen hätte man schwerlich vermutet. Ich denke, ein paar von deinen Küssen könntest du für mich aufheben, Sibyl, sagte der junge Mann mit gutmütigem Knurren. Ach, du hast es doch gar nicht gern, geküsst zu werden, Jim. Du bist ein grässlicher alter Bär. Sie lief durch das Zimmer und umarmte ihn. James Vane sah seiner Schwester zärtlich ins Gesicht. Ich möchte dich zu einem Spaziergang abholen, Sibyl. Vermutlich werde ich dieses abscheuliche London nie wiedersehen. Es verlangt mich bestimmt nicht danach. Sag nicht so schauderhafte Dinge, mein Sohn. Warum nicht, Mutter? Ich meine es so. Du bereitest mir Schmerz, mein Sohn. Ich vertraue darauf, dass du als reicher Mann aus Australien zurückkommen wirst. Ich würde gerne ein wenig Geld verdienen, um dich und Sibyl vom Theater zu nehmen. Ich hasse es. Oh, Jim, wie unfreundlich von dir. Aber willst du wirklich mit mir spazieren gehen? Es ist sehr lieb von dir, dass du mir deinen letzten Nachmittag schenkst. Wohin werden wir gehen? Bitte in den Park. Ich sehe zu schäbig aus. Nur feine Leute gehen in den Park. Unsinn, Jim, flüsterte sie und streichelte seinen Rockärmel. Er zögerte einen Augenblick. Na schön. Aber zieh dich nicht so lange um. Er ging ein paar Mal im Zimmer auf und ab. Dann wandte er sich an die stille Gestalt im Lehnstuhl. Sind meine Sachen fertig, Mutter? Fertig, James, antwortete sie, ohne die Augen von ihrer Arbeit zu heben. Seit einigen Monaten fühlte sie sich unbehaglich, wenn sie mit ihrem derben, strengen Sohn allein war. Ihre im Innern seichte Natur wurde beunruhigt, wenn sich ihre Augen trafen. Sie fragte sich häufig, ob er etwas argwöhne. Das Schweigen, denn er machte keine weitere Bemerkung, wurde ihr unerträglich. Ich hoffe, du wirst mit deinem Seefahrerleben zufrieden sein, James. Du musst daran denken, dass es deine eigene Wahl ist. Du hättest in ein Anwaltsbüro eintreten können. Anwälte sind ein höchst achtbarer Stand. Ich hasse Büros und ich hasse Schreiber. Aber du hast ganz recht. Ich habe mir mein Leben selber erwählt. Ich sage nur, pass auf Sibyl auf. Lass ihr kein Leid geschehen. Du musst auf sie Acht geben, Mutter. Du redest wirklich sehr sonderbar, James. Natürlich gebe ich auf Sibyl Acht. Der junge Mann brummte etwas vor sich hin und trommelte mit seinen plumpen Fingern an die Fensterscheibe. Er hatte sich gerade umgedreht und wollte etwas sagen, als die Tür aufflog und Sibyl hereingelaufen kam. Wie ernst ihr beide seid. Was ist los? Nichts. Vermutlich muss man mitunter ernst sein. Auf Wiedersehen, Mutter. Auf Wiedersehen, mein Sohn. Erwiderte sie mit einer übertrieben würdevollen Verneigung. Komm, Sibyl, sagte ihr Bruder ungeduldig. Er hasste das Getue seiner Mutter. Sie gingen hinaus in das flirrende, winddurchwehte Sonnenlicht und schlenderten die trostlose Euston Road hinunter. Die Vorübergehenden schauten verwundert auf den mürrischen, schwerfälligen Jüngling in seinem derben, schlecht sitzenden Anzug, der ein so anmutiges, vornehm aussehendes Mädchen begleitete. Er sah aus wie ein gemeiner Gärtner, der mit einer Rose einherspazierte. So unerfahren er war, hatte er doch ein starkes Gefühl für die Gefahr, die Sibyl in ihrer Lage drohte. Dieser junge Dandy, der ihr den Hof machte, konnte es nicht gut mit ihr meinen. Er war ein Gentleman, und deswegen hasste er ihn. Hasste ihn mit einem sonderbaren Klasseninstinkt, den er sich nicht zu erklären vermochte und der eben deshalb umso gebieterischer in ihm war. Ich höre, hast du einen neuen Freund. Wer ist das? Warum hast du mir nichts von ihm erzählt? Er meint es nicht gut mit dir. Halt, Jim. Du darfst nichts gegen ihn sagen. Ich liebe ihn. Du weißt nicht einmal seinen Namen. Wer ist er? Ich habe ein Recht, es zu erfahren. Man nennt ihn Prinz Wunderhold. Gefällt dir der Name nicht? Oh, du dummer Junge. Du solltest ihn nie vergessen. Eines Tages wirst du ihm begegnen, wenn du aus Australien zurückkommst. Er wird dir sehr gefallen. Jedem gefällt er. Und ich liebe ihn. Ich werde ihn immer lieben. Und er? Desgleichen. Das sollte er auch. So wahr es einen Gott im Himmel gibt, wenn er dir jemals ein Leid antut, bringe ich ihn um. Du bist närrisch, Jim. Ganz und gar närrisch. Ein übel gelaunter Bub, weiter nichts. Wie kannst du nur so grässliche Dinge sagen? Du weißt gar nicht, was du redest. In Sibyls Zimmer nahmen sie voneinander Abschied. Eifersucht brannte im Herzen des Jungen. Und ein wütender, mörderischer Hass gegen den Fremden, der, wie es ihm schien, zwischen sie getreten war. Unten wartete seine Mutter auf ihn. Sie murrte über seine Unpünktlichkeit, als er eintrat. Er gab keine Antwort, sondern setzte sich nieder zu seinem kärglichen Mahl. Nach einer Weile stieß er seinen Teller von sich und stützte den Kopf in die Hände. Er fühlte, dass er ein Recht hatte zu wissen. Wenn es so war, wie er argwöhnte, hätte man es ihm schon längst erzählen sollen. Bleiern vor Furcht beobachtete ihn seine Mutter. Ich muss dich etwas fragen, Mutter. Sag mir die Wahrheit. Ich habe ein Recht zu wissen. Warst du mit meinem Vater verheiratet? Sie stieß einen tiefen Seufzer aus. Nein, antwortete sie, verwundert über die abstoßende Einfachheit des Lebens. Dann war mein Vater ein Schuft. Er ballte die Fäuste. Sie schüttelte den Kopf. Ich wusste, dass er nicht frei war. Wir liebten uns sehr. Wäre er am Leben geblieben, dann hätte er uns versorgt. Sag nichts gegen ihn, mein Sohn. Er war dein Vater und ein Gentleman. Er hatte wirklich vornehme Verbindungen. Mir selbst ist das einerlei. Es ist ein Gentleman, der sie liebt, nicht wahr? Oder zumindest behauptet er es. Hat vermutlich auch vornehme Verbindungen. Für einen Augenblick überkam die Frau ein scheußliches Gefühl der Demütigung. Ihr Kopf sank nieder. Mit zittrigen Händen wischte sie sich die Augen. Sibyl hat eine Mutter. Ich hatte keine. Er ging zu ihr, beugte sich nieder und küsste sie. Es tut mir leid, dass ich dir wehgetan habe, indem ich nach meinem Vater fragte. Aber ich konnte nicht anders. Jetzt muss ich gehen. Leb wohl. Vergiss nicht, dass du jetzt nur noch auf ein Kind zu achten hast. Glaub mir, wenn dieser Mann meiner Schwester ein Leid zufügt, so werde ich herausfinden, wer er ist, werde ihn aufspüren und ihn wie einen Hund umbringen. Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Das war der erste Teil von drei mit dem Axel Milberg als Erzähler, Bastian Trost als Dorian Gray, mit dem Dieter Bach, Simon Ryak, Gunda Aurich, Lars Gärtner und vielen anderen.